Flasche meinen für immer. Ist müde und mit schweren Lidern geht der Blick schon bald nach vorn. Nicht mehr zurück, sogleich sieht man ein Stück der Villa sorgenfrei. Im Grund tritt an den Strand, die Nerven noch am Rand ist ausgebrannt, doch nun liebevoll verbannt, will stehlen, raufen, klagen, um noch länger zu ertragen. See, der Zeige erstieg.